Das ist Episode 81 vom Nord-Süd-Gefälle. Herzlich willkommen dazu und herzlich willkommen Dotti aus dem Süden. Und Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Ich kann dir gleich mal eine Zahl um die Ohren hauen. 806,1. Kannst du mehr bieten? Nein. Ja, Gott sei Dank. Nein. Wo kommt denn 806,1 her? Inzidenzwert bei uns in unserem Kreis. Platz 7 der deutschen Rangliste. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, Nordfriesland war jetzt eine Zeit über 100 und hatte da tatsächlich dann auch die Rangliste in Schleswig-Holstein angeführt. Wir sind jetzt, Stand heute, 10.11. Mit 91,5 auf dem 5. Platz. Sehr schön. Kiel hat die höchste Inzidenz mit 114,4. Okay. Dann mach, dass das auch so bleibt. Ja, an mir soll es nicht liegen. Ne? Also ich bin gerade massiv angepisst von allem, was mit Corona zu tun hat. Hauptsächlich von der Politik, die sehenden Auges in dieses Desaster reingelaufen ist, schon wieder. Und halt einfach scheinbar aus Wahlkampfgründen gesagt hat, wir lockern jetzt alles, was wir irgendwie locker kriegen. Hm. Ich finde das so unfassbar fahrlässig gerade, was hier passiert. Wir haben irgendwie schlimmere Zahlen als vor einem Jahr. 40.000 Neuinfektionen pro Tag bundesweit. Und es rührt sich auch keiner so richtig. Ich habe jetzt heute in Deutschlandfunk gehört, dass Olaf Scholz angekündigt hat, dass er noch bevor seine Regierung dann tatsächlich das Amt aufnimmt, also er ist ja immer noch geschäftsführender Finanzminister und designierter Bundeskanzler gleichzeitig. Und jetzt will er halt sich morgen mal hinstellen und mal den Plan seiner neuen Regierung dann erklären, was sie denn vorhaben. Ich finde, das ist ein bisschen spät. Mhm. Aber was weiß ich schon. Hm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin völlig baff, was da jetzt passiert ist. Also wenn du mich vor 3 Monaten gefragt hättest, dann hätte ich gedacht, okay, wir sind knapp, was waren es damals, 67% der deutschen Bevölkerung ist geimpft. Was können die anderen 33% noch großartig jetzt anrichten? Ist das noch so viel, was da passieren kann? Aber dass das jetzt so eskaliert und bei uns sind alle Krankenhäuser voll, das ist keine Chance mehr. Also die Intensivstation. Und es ist eine Katastrophe. Wir kamen vom Urlaub zurück, wir waren unterwegs. Wir hatten vor Corona-Zeiten eine Reise gebucht und die konnten wir schon leicht absagen. Es gibt also keinen Grund, sie abzusagen, und dann hätten wir den ganzen Betrag selber bezahlen müssen. Also wir hätten nicht zurücktreten können. So, und dann haben wir uns lange überlegt, was machen wir denn jetzt, und haben die Reise angetreten. War dann auch alles super in Ordnung. Wir waren viel draußen, die Hygienemaßnahmen wurden eingehalten. Es war wirklich alles vorbildlich. Im Gegenteil, ich bin sogar im Urlaub zum Friseur gegangen, weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme und zu meiner Friseurin gehe, die schert sich nichts mehr drum. Seitdem sie selber geimpft ist, trägt sie auch keine Maske mehr. Also Katastrophe. Dann bin ich im Urlaub noch zum Friseur gegangen, weil ich dachte, wer weiß, wann ich das nächste Mal unter diesen Bedingungen zum Friseur gehen kann. Mhm. Ja, und dann kam ich zurück und dann war alles um uns herum krank. Nachbarn krank, Arbeitskollegen krank, alle mit Corona. Wow. Einzig Positive an der ganzen Sache, soweit man da was Positives sehen kann, diejenigen, die geimpft sind, haben nur leichte Verläufe. Denen geht es relativ gut. Mhm. Und die sich nicht impfen lassen haben, denen geht es leider richtig dreckig. Ja, das ist ja, also dass die Zahlen im Winter wieder hochgehen würden, das war, glaube ich, klar. Und das hat der Drosten in seinem Podcast auch schon im Frühjahr gesagt, ne, wenn wir jetzt nicht Vollgas geben beim Impfen, dann werden wir eine scheiß vierte Welle haben. Und diese Warnung hat er halt das ganze Jahr über wiederholt und er hatte natürlich recht, so Lauterbach genauso. Mhm. Aber dass es solche Ausmaße annehmen würde, das hätte ich halt auch nicht erwartet. Nee. Ich hätte gedacht, auf Vorjahresniveau vielleicht höchstens. Ja, höchstens, genau. Aber allerhöchstens. Andererseits haben sie natürlich auch, also alle KultusministerInnen der Länder haben schon im Januar gewusst, dass es schlau wäre, Schulen zu schließen und wieder zurückzugehen in den Distanzunterricht. Stattdessen haben sie die Schulen sehenden Auges zum sicheren Ort erklärt, haben die Maskenpflicht fallen lassen, zumindest jetzt in Schleswig-Holstein ist das seit, weiß ich nicht, 6 Wochen oder was, mit dem Ergebnis, dass halt hier einfach mal inzwischen Schulen wieder komplett in den Distanzunterricht wechseln, weil so viele Kinder krank sind. Mhm. im Grundschulalter. Das habe ich nämlich nicht verstanden, weil die Kinder sind ja letztes Jahr kaum erkrankt. Und dieses Jahr trifft es vor allem die jungen Menschen. Und das habe ich eben nicht verstanden. Aber klar, die Jungen sind ja auch teilweise nicht geimpft. Naja, wenn sich die Eltern an nichts mehr halten müssen. Also das ist ja das Schlimme. Ne? So, das ist ja genau das, was auch vorhergesagt war. Wenn die, die sich impfen lassen können und auch wollen, wenn die alle geimpft sind, dann wird es, und das hat der Drosten tatsächlich schon irgendwie auch, ich glaube sogar im vergangenen Jahr schon gesagt, wenn wir anfangen zu impfen und wir haben jetzt irgendwo so ein Niveau erreicht, wird es einen unheimlichen Druck geben, so viel und so schnell wie möglich zu lockern. Und das kombiniert mit dem Wahlkampf hat dazu geführt, und das ist meine Einschätzung, dass halt die Leute wirklich das Gefühl hatten, die Pandemie ist vorbei. Und das hat sich also in Teilen auch auf mich beispielsweise durchgeschlagen in der Form, dass ich gesagt habe, ja 2022, da kann ich mal planen. Mhm. Ne, wir haben uns dann irgendwie überlegt, so, wann wollen wir Urlaub machen, wo wollen wir dann hin? So, das haben wir alles schon so mal grob uns zusammengerechnet. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was mit dem Hund ist. Dieses Jahr konnten wir auch gar nicht so richtig weg, weil halt die Situation bei uns ist, so wie sie ist. Habe ich hier weitlich erklärt. Aber es war halt für mich klar, so ich würde dann reisen können und ich würde Leute besuchen können. Und ich habe mir so überlegt, was könnte jetzt zum Beispiel eine Deutschland-Rundreise sein, um Leute zu treffen einfach. Und das kann ich eigentlich vergessen. Mhm. Es ist alles auf dem Prüfstand und es kommt alles nicht zustande. So ging es mir ehrlich gesagt auch. Also ich habe sehr positiv in die Zukunft geguckt und habe dann auch schon zu meiner Mutter gesagt, weil sie jetzt noch ein anderes Hörgerät haben will, weil sie kommt mit dem Hörgerät nicht klar mit diesen Masken. Mhm. Und da habe ich noch gesagt, Mama, jetzt kauft dir dann nicht für 3.500 Euro ein neues Hörgerät. In einem halben Jahr brauchst du keine Maske mehr tragen. Ich war auch schon so weit, dass ich gesagt habe, du, im halben Jahr wird alles besser und es sind schon so viele geimpft und lass mal gut sein und brauchst keine Angst haben. Und dann eskaliert das noch so und wird das noch so schlimm. Also ich habe ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet. Ja. Ich habe es runtergespielt. Ich habe auch das, was die Fachleute gesagt haben, habe ich runtergespielt. Und die Politiker, die haben ja genau entgegengesteuert. Die haben ja so rosig, was man jetzt alles inzwischen machen kann und Urlaub ist sicher und was die alles erzählt haben. Und ich wollte das auch glauben, weißt du? Vielleicht so ein bisschen, ich wollte mich an was Positivem. Ich habe das auch alles gehört, was da so kam. Und dann, das ist halt, das ist genau der Punkt. So, du hast also dann einerseits eben die Fachleute, auf die ich die ganze Zeit schon höre und denke mir, die wissen, was sie tun. Die sagen das eine und die Politik macht komplett das Gegenteil. Mhm. Wo ich dann so denke, klar war ich verunsichert, aber ich habe dann, wie du schon sagst, ich wollte es auch gerne so haben. Ich wollte auch gerne glauben, dass 2022 einfacher wird und leichter wird und dass wir nicht wieder so einen Kack vor uns haben. Und ich bin überzeugt, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird, bis der nächste Lockdown ausgerufen werden muss, weil wir das einfach anders nicht mehr in den Griff kriegen. Ja, ich weiß es nicht. Und da hinten wieder zurück müssen, also jetzt fangen sie auch in Schleswig-Holstein jetzt an zu sagen, 2G muss sein, hilft alles nichts. Und jetzt haben sie zumindest eingesehen, dass diese Idee, die Schnelltests kostenpflichtig zu machen, jetzt doch nicht die allerbeste war. Das hätte man auch vorher wissen können. Ich bin einfach gerade noch mehr pandemüde, als ich es jemals war. Mhm. Und ich bin sauer, weil ich Sachen nicht machen kann, die mir dann auch wirklich, also die ich nicht einfach verschieben kann. Ne? Es gibt in London ein ganz tolles Theaterstück, The Shark is Broken, wo es um die Dreharbeiten von Der Weiße Hai geht. Wo halt einfach ungefähr alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Geschrieben vom Sohn eines der Hauptdarsteller, soll unheimlich witzig sein, ich hatte richtig Bock drauf. Und ich glaube heute nicht, dass ich es schaffen werde, dahin zu fahren. Einfach deswegen, weil bei uns die Lage eskaliert, weil sie bei den Briten noch schlimmer ist. Ja, so ein kleiner Funken von Hoffnung an Normalität, das ist komplett weg. Mhm. So, es wäre ein super geiler Trip gewesen. Ich hatte dann gedacht, fährst du nach London, bist 4 Tage da. Zwischendurch nochmal mit dem Zug irgendwie die Küste hoch nach Edinburgh und da noch eine andere Geschichte angucken. Und vielleicht noch irgendwie jemanden treffen, den ich da kenne, und dann irgendwann wieder nach Hause. Mhm. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ist alles durchgeplant. Und dann fängst du halt an zu gucken, wie würde sowas denn ablaufen. Ja, und dann sind hier, und da geht schon damit los, Einreisen nach UK mit Reisepass, kein Thema. Und dann aber an Tag 2 PCR-Test vor Anreise buchen und bezahlen. und da dann machen und dann hast du aber keine weiteren Auflagen mehr. Aber wenn du zurückkommst, ist UK halt ein Risikogebiet und dann musst du hier automatisch in Quarantäne. Mhm. Für mindestens 5 Tage, bis du also mit einem negativen PCR-Test dich raustesten kannst. Mhm. Ja, und das halt in Kombination mit den Zahlen hier und mit den Zahlen dort. Nee, danke. Ich kann es aber auch nicht greifen, die Zahlen. Also erstmal geht es ja schon los. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe immer noch nicht die Information gekriegt, wie viele können sich denn wirklich tatsächlich impfen lassen? Zu welcher Prozentzahl können wir denn überhaupt kommen? Denn es geht ja schon los. Ich weiß nicht, 10 Millionen Kinder gibt es in Deutschland unter 12 Jahre. So viel ich weiß, sind die noch nicht freigegeben worden zum Impfen. Richtig. Dann sind ja schon mal 10 Millionen von 83 Millionen, die gar nicht geimpft werden können. So. Dann geht's weiter, es werden auch viele vielleicht nicht können, weil sie irgendeine Immunschwäche haben oder weil sie, weiß nicht, welche Krankheiten haben, wo sie sich auch nicht impfen lassen können. Was können wir denn erreichen? Können wir denn überhaupt die 80% erreichen, die es bräuchte? Oder eben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und es hieß auch mal, wir müssen einmal durch die Krankheit. Wir werden nicht drum rumkommen, habe ich auch schon gehört. Das ist auch, dass auch die Geimpften einmal krank werden daran. Weiß ich nicht, nee. Das habe ich nicht gehört zum Beispiel, das ist mir neu. Also das aber ist auch, so das ja, also für mich ist halt jetzt wieder alles wie vor einem Jahr. Mhm. So, ich fahre das, was ich vorhatte, wieder zurück. Ich hatte auch vor, demnächst mal ins Kino zu gehen. Das wird nicht stattfinden. Ich werde auch, also ich habe da neulich einen Vortrag gehalten bei den Rotariern. Das war so eine 3G-Veranstaltung. Es war zwar ungewohnt, aber eigentlich auch irgendwie ganz schön, mal wieder mit mehreren Leuten in einem Raum zu sein. Aber es war halt irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, okay, hier muss ich erstmal dran gewöhnen, wieder mit Leuten Schulter an Schulter beim Essen zu sitzen. Das ist irgendwie komisch. Aber irgendwie war es dann doch wieder so ein Schritt Richtung Normalität. Würde ich halt heute auch nicht mehr machen. Okay. Und wie gesagt, also Kino sowieso ist, fällt aus, mache ich nicht. Ich werde auch noch mehr darüber nachdenken, wie sinnvoll das ist, mich mit Leuten zu treffen. Einfach auch aus Sicherheitsgründen. So für mich und andere. Also ich weiß, ich habe alle Impfungen, die ich kriegen kann. Ich bin ein kleines Risiko für mein Umfeld, aber ich will halt ausschließen, dass ich ein Risiko bin. Und ich habe jetzt diese Woche, wenn wir aufnehmen, noch einen Termin vor mir, wo ich mit mehreren Kindern zu tun habe, die irgendwie zwischen 6 und 13 sind. Und da habe ich mich selbstverständlich jetzt dann schnell testen lassen vom Profi und habe einfach um sicher sein zu können, dass ich nicht dann auch noch trotz Impfung mir irgendwo was eingefangen habe. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich umgehe. Ich werde vielleicht bei mir ein persönliches 2G einhalten. Ja. Also ich werde vielleicht so mit keine Ahnung, Freunde im Freien treffen, Glühwein trinken, aber halt, wenn sie geimpft sind und ich bin es ja auch dreifach geimpft, also von dem her werde ich wahrscheinlich 2G einhalten. Ja. Aber ich werde, glaube ich, nicht mehr diesen Rückschritt machen zurück, weil ich irgendwie ich denke, wir müssen jetzt durch. Ich habe alles getan, was ich tun konnte und jetzt muss da durch. Naja, gut, also wenn du halt vorsichtig bist und die Regeln einhältst und kein Risiko eingehst und dich dann trotzdem irgendwo infizierst, dann hast du halt zumindest das gute Gewissen, dass du alles probiert hast. Ja. Also ich fahr morgen zum Beispiel wieder zu meiner Mutter. Ich habe vorhin einen Selbsttest gemacht. Also ich halte da schon gewisse Sachen ein. Aber ich will nicht mehr diesen Rückschritt, weil irgendwie es gibt kein Entkommen. Weißt du? Ja, doch, das denke ich schon. Na. Das denke ich schon. Also ich war gestern zum Beispiel beim Impfen mit meiner Mutter. Da war der Laden war voll, es war kein einziges Fenster offen, es wurde nicht gelüftet. Vor mir war einer, der hat sich die Maske runtergenommen, weil seine Brille geschlagen hat und hat da rumgerotzt und genießt. Weiß ich, ob der Corona hat? Ja, das kannst du natürlich nicht wissen. Gehen. Weißt du, ich kann noch nicht mal zum Arzt. Ja. Heute war ich beim anderen Arzt und habe eine Krankschreibung für die Nachbarn holen müssen, weil die halt Corona erkrankt ist. Ja, da war auch alles bumsvoll, nicht gelüftet, überhaupt nicht, wurde nicht gefragt. Du kommst ja nicht mehr drum rum. Ich bin ganz froh, dass bei meinem Arzt zumindest die Möglichkeit besteht zu sagen, ich warte vor der Tür, die Praxis ist ebenerdig. Mhm. Und die haben schon relativ große Abstände im Wartezimmer eingerichtet und verteilen die Leute dann über die ganze Praxis. Da sind sie schon sehr clever, habe ich den Eindruck. Aber ich habe für mich auch gesagt, wenn ich da jetzt reinkäme und es wären schon mehr als 4 Leute in dem Raum, dann würde ich halt am Empfang sagen, ich warte draußen. Hm. Sollen sie mich halt reinwinken. Hm. Einfach, weil es geht. Und dann würde ich halt vor der Tür stehen. Aber es geht natürlich nicht überall. Ne? Viele Arztpraxen sind vielleicht im ersten oder zweiten Stock. Das ist schon scheiße, ja, auf jeden Fall. Ja, und auch so, ich meine, wir haben alles getan, um meine Mutter zu schützen. Was ist? Die 3 Pflegekräfte lassen sich nicht impfen. Ja, auch so ein Fall. Du kannst nichts machen. Weißt du, ich habe alles getan, was ich tun konnte, und jetzt liegt es einfach nicht mehr in meiner Hand. Fertig. Also, tja. Ich naja. Ja, also ich habe jetzt für mich, wie gesagt, ich ziehe einfach die Vorsichtsmaßnahmen noch weiter an. Wie gesagt, wenn wir natürlich auch nur nicht ganz 10% eurer Zahlen haben bei uns, ist das natürlich auch nochmal einfacher. Aber zum Beispiel, wir haben auf der Arbeit eine Kollegin, die auch offen damit umgeht, dass sie nicht geimpft ist und das auch nicht vorhat. Und jetzt hätte ich demnächst einen Auftrag gehabt, wo ich mit ihr zusammenarbeiten müsste, und den habe ich jetzt halt abgesagt. Weil ich gesagt habe, ich kann mir das aussuchen, ob ich das mache oder nicht, und ich will dann nicht irgendwie derjenige sein, der durch Zufall irgendwas reinschleppt und sie ungeschützt da in die Infektion läuft. Mhm, also das war dein Gedankengang. Mhm. Ich könnte auch sagen, ist ihre eigene Schuld, logisch. Mhm. Aber das ist auch einfach für mein eigenes Gewissen, dass ich sagen will, ich habe dann alles unternommen, um das zu verhindern. Mhm, mhm. So. Nee, ich habe jetzt auch die gesprochen, die erkrankt sind und die es böse erwischt hat und die jetzt auch sagen, ach, ich war so blöd, warum habe ich mich nicht impfen lassen? Und ich habe kein Mitleid empfunden in dem Moment, weil ich mir gesagt habe, Leute, das wurde die ganze Zeit kommuniziert, es wurde die ganze Zeit gesagt, und dann kann dir keiner mehr helfen, tut mir leid. Ich hatte in diesem Moment auch kein Mitleid. Ich meine, gut, es wäre mir vielleicht anders gegangen, wenn der jetzt wirklich gestorben wäre oder so. Dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre ich wahrscheinlich sehr niedergeschlagen gewesen. Es ging ja bei ihm relativ gut alles. Aber nee, ich möchte es nicht mehr alles auf meine Schulter nehmen. Tja. Die Trottel. Das also ist auch durchaus nachvollziehbar. Aber nee, also das, was ich an Schutz bieten kann, das möchte ich noch machen. Mhm. Und im konkreten Fall geht mir damit ein bisschen Honorar durch die Lappen. Das verdient jetzt jemand anders. Aber ich weiß halt, ich weiß ja nicht, ob ich mir das irgendwo eingefangen habe. Und ich habe aber andererseits jetzt auch nicht die Lust, vor jedem Auftrag, der mich mit ihr zusammenführt, dann selber nochmal wieder einen Schnelltest zu machen. Weil letztlich, ne, dann verzichte ich lieber komplett auf das Honorar, als dass ich mich da im Testzentrum irgendwie hinten anstelle und dass die Kosten dafür selber trage. Das ist auch irgendwie irrational. Mhm. Aber letztlich ist ja auch ein negativer Schnelltest keine Garantie. Das ist ja wie ein Schwangerschaftstest auch, denn bildet halt das ab in dem Moment des Tests. Ja, aber in dem Moment hättest du alles von deiner Seite aus Mögliche getan. Also, richtig, wie gesagt, genau. Und das andere ist halt, ich gehe da gar nicht erst hin. Und dir geht dein, na gut, Geld durch die Lappen, ja. Ja. Wenn du davon nicht abhängig bist, dann gut, geht das. Also das ist jetzt nicht der, es ist jetzt nicht, davon hängt jetzt nicht ab, ob ich, keine Ahnung, mir was zu essen kaufen kann oder sowas. Da ist eher, selbst wenn ich da an dem Tag dann nichts habe, dann kann ich ja froh sein, dann habe ich einen Tag frei. Mhm. Das muss man, also ich sehe es wirklich so inzwischen. Mhm. Ja, gut, kann auch sein, dass ich jetzt in 4 Wochen, wenn wir die nächste Aufnahme machen, dass ich dann wieder ganz anders rede, weil bei mir ist wirklich, ich bin so durcheinander, so durch den Wind mit diesem ganzen Thema. Das hat mich jetzt so geschockt, als wir da nach Hause kamen und du das vor der Haustür hattest. Ja. Und dann wirklich auch gesehen hattest, dass es so zutrifft, wie es halt wirklich ist. Die Ungeimpfte hat es furchtbar getroffen und die beiden Geimpften in der Familie, die sind mit dem Schnupfen rumgelaufen. Und der Vater hat dann noch gesagt, ja, die jetzt sind rumgelaufen. Sollten sie nicht in Quarantäne sein? Im Garten. Wir haben schönes Wetter, die saßen im Garten auf der Terrasse. Er hat Holz gemacht, also die waren schon zu Hause. Ich bin einkaufen für sie gegangen, habe es dann bei ihnen vor der Tür abgestellt. Also alles wunderbar. Aber er hat halt dann gesagt, jetzt kann er jetzt nicht verstehen, er ist doch geimpft und er kriegt es trotzdem, so von wegen, so ein Pschiss. Da habe ich gedacht, nee, Leute, Alter, das wusste man doch. Ja, und vor allem, das ist ja, also wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist und einen Helm hast, dann heißt das ja nicht, dass du keinen Unfall hast. Nur der Unfall, den du dann vielleicht haben wirst, der ist halt nicht mehr ganz so lebensbedrohlich. Super beschrieben, ja, genau. Ja, von Ralf Rute ist geklaut. Ach so. Das lief heute bei Twitter an mir vorbei. Der hat da einen Comic gemacht fürs und daraus eine Kampagne fürs Gesundheitsministerium pro Impfen. Werden wir verlinken in den Shownotes. Das ist einfach ein hervorragendes sprachliches Bild. Mhm. Trifft es auf jeden Fall. Ja. Sprechen wir in 4 Wochen nochmal darüber. Wir haben ja immer ein Thema, wo wir runterziehen müssen, die Stimmung. Ja, dann in 4 Wochen können wir jetzt. Genau, legen wir es aber diesmal ans Ende. Ja, genau. Kann auch aber sein. Ist ja schon auch ein Schritt bei dir, wenn du letzte Mal gesagt hast, vorsichtige Schritte zurück ins Leben und dann gleich irgendwie Kreuzfahrt. Ist ja schon Junge. War der Hammer. Vielleicht war das auch ein Grund, warum, was mich da jetzt so aus der Bahn geschmissen hat und so fertig gemacht hat. Also wir hatten ja im Vorfeld lange überlegt, was wir tun können. Wir kamen aus dieser Sache im Grunde nicht raus, weil es gibt keinen Grund, die Reise nicht anzutreten, außer du bist krank und kannst das ärztlich belegen. Und dann haben wir wirklich lange überlegt, habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt. Unter den Gegebenheiten, wie wir halt einhalten können, mit Corona-Tests, mit Hygiene, mit Abstand, mit allem. Und dann sind wir in die Sache gestartet und haben dann gleich beim Besteigen des Flugzeuges gemerkt, das funktioniert so nicht. Denn das Flugzeug war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Super. Also nicht so von wegen jede zweite Reihe oder so, so hatte ich mir das vorgestellt, sondern es war wirklich voll. FFP2-Maske. Und dann knapp 2 Stunden Flug, dann in den Bus, auch wieder voll mit 50 Mann, FFP2-Maske und dann rauf aufs Schiff. Und ab da war es dann, dass ich da ein bisschen das Gefühl hatte, hier läuft alles richtig. Mhm. Also auf dem Schiff selber, du bist in kein Restaurant, du bist nirgendwo reingekommen ohne Hygiene. Die haben da Waschbecken installiert, da konntest du entweder mit Seife und Wasser ausgiebig waschen oder es waren überall Desinfektionsmittel gestanden. Die standen teilweise mit Desinfektionssprühflaschen in der Hand da und haben dich nur vorbeigelassen, wenn du deine Hände sauber gemacht hast. Auch an Deck und alles, wenn du dich Abstände nicht eingehalten hast, am Deck war es schwierig. Weil gerade wenn das Schiff ausläuft, dann gehen sie alle an die Reling, dann wollen sie gucken, wie das Schiff so ablegt und so. Und da sind sie auch durchgegangen und haben gesagt, bitte Abstand halten, bitte Maske aufziehen. Du durftest zwar an Deck Maske runternehmen, aber nur, wenn du den Abstand einhalten konntest. Und wenn man dann eben ausgelaufen ist, dann ging das nicht mehr und dann musste man Maske aufsetzen. Und das haben halt die wenigsten verstanden. Ja. Die haben halt dann gesagt, ja, ich bin doch hier unter freiem Himmel. Da ist dann auch immer jemand durchgegangen, aber sobald der vorbei war und schon beim nächsten war, hat sich hinten natürlich wieder die Lücke geschlossen. Naja, klar. Und da war so ein Punkt, wo also mein Herzallerliebster und ich relativ die einzigen waren, die dann noch Maske aufgehabt haben. Dann hatten wir Landgänge, die durften wir selber unternehmen. Wir haben aber auch teilweise welche gebucht, also Ausflüge gebucht, Stadtführungen. Und da hieß es auch, wir müssen die Masken aufhaben und Abstand halten. Was ja nicht geht, du musst ja als Gruppe zusammenbleiben, also du stehst da Schulter an Schulter, aber du hast ja die Maske auf und es musste FFP2-Maske sein. Nee, stimmt nicht, OP-Maske hat gereicht. Ja, und dann ist die Führung losgegangen und dann hat dieser portugiesische Reiseführer hat gesagt, also er muss Maske aufziehen, aber er hat von der Reederei gesagt gekriegt, die Gruppe müsste das nicht. Und von den 30 Leuten, rate jetzt mal, wie viele die Maske runtergenommen haben. Alle, außer ihr. Naja, es war noch eine Frau zusätzlich, aber von den 30 waren es 27, die Maske runtergenommen haben. Und 3 nicht. Also, ja, das ist natürlich. Wenn, dann sind es die Menschen. Also das Ganze drumherum. Ich meine, die Reederei, die versucht natürlich alles, das aufrechtzuerhalten, weil die wirklich eine Scheißzeit durchmachen und hohe Kosten haben und auch Leute haben, die im Brot stehen bei ihnen. Und versuchen natürlich, das alles super zu machen, aber es scheitert dann halt wieder teilweise an den Menschen. Ja, und das war dann schon eine ganz neue Miteinander umgehen. Vor allem, wir sind ja auch gar nicht in Restaurants reingegangen. Ja. Jetzt waren wir im Schiff in Restaurants. Und das war dann so der erste Schritt, wo ich wirklich so, wo ich innerlich so einen richtigen Schalter umlegen musste. Und das ging nur stückchenweise. Also ich habe mich bestimmt die ersten 2 Tage komplett nicht wohlgefühlt, aber dann ging es langsam wieder, dass ich mich dran gewöhnt hatte. Und dann kam man nach Hause und zu Hause dann plötzlich das reinste Chaos. Ja. Von einer Niederlassung von uns, die Hälfte der Kollegen krank, alle Corona, Nachbarn krank, Corona. Und das war dann eigentlich so der Schock. Wo ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt hier dir jetzt so erzähle, euch jetzt erzähle, so ein bisschen zittere und jetzt ganz verkrampft die Arme vor meinem Körper verschränke, weil das wirklich eine sehr, sehr furchtbare Situation in dem Moment war. Ja. Dass das so dermaßen sich umgewandelt hat wieder. Und von diesem anderen, nämlich in Spanien, da haben sie eine Inzidenz von 23. Die dürfen da alle wieder in der Öffentlichkeit ohne Maske rumlaufen. Und es war ein völlig anderes Leben in dem Moment. Und dann kommst du zurück und dann ist das so dermaßen hochgegangen, durch die Decke gegangen. Ja. Die sind halt aber auch einfach insgesamt beschissener durch die Pandemie gekommen bis jetzt als wir. Mit mehr Todesfällen, mit mehr Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und da ist es dann offenbar einfacher, eine sehr gute Impfquote hinzubekommen. Die haben eine sehr gute, das ist richtig, ja. Das ist in Portugal ja ganz genauso, ne? Die haben halt auch richtig viel Scheiße gehabt, Italien ähnlich. Und da sind einfach viel, viel mehr Menschen geimpft als bei uns. Und dann fällt es natürlich auch leichter zu lockern. Hm. Und dann ist es auch verantwortungsvoller. Andererseits, Dänemark hat eine Impfquote, die deutlich höher ist als unsere. Die haben vor 6 Wochen auch alle Maßnahmen fallen lassen. Das war vollkommen schräg. Ich war dann irgendwie, weil ich einen Termin in Flensburg hatte, bin ich mal kurz über die Grenze gehuscht und habe mir einen Hotdog geholt. Da ohne Maske in dem Restaurant zu stehen an der Theke, das war wirklich komisch. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt so, dass sie an einigen Stellen auf einigen Urlauberinseln dann auch wieder irgendwie hoch dreistellige Inzidenzen haben und jetzt fahren sie halt die ganzen Maßnahmen langsam wieder hoch. Ja, aber das ist genau das, was ich nicht verstehe. Ich meine, hohe Impfquoten und trotzdem werden sie nicht vor hohen Inzidenzen verschont. Das ist ja genau das, was ich sage. Wir müssen da alle durch. Wir werden alle krank an diesem Virus. Auch wir Geimpften werden krank. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen, so uns zu verhalten, dass wir trotz allem nicht krank werden. Ich glaube, das ist die Challenge. Mhm. Ja. Naja, ich habe mir gestern jedenfalls meine Booster-Impfung geholt. Ich bin jetzt das dritte Mal durch und das ist auch wieder sowas, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ja, ist so, genau, richtig. Ich darf erst Ende Januar und dann werde ich auch sofort, also ich werde auch ein paar Tage oder 1-2 Wochen vorher schon mal fragen beim Hausarzt, wie es aussieht. Vielleicht haben wir bis dahin dann auch schon wieder Impfzentren. Mal gucken, das wird sich alles zeigen. Ja, bei uns soll gerade hochgefahren werden wieder die Impfzentren. Ja, ja, genau. Weil die Nachfrage steigt. Naja, klar, also wenn halt die Praxen jetzt gerade in der Grippesaison wird da sowieso geimpft, bis die Nadel glüht und dann auch noch Corona mitmachen. Die Boosterimpfung, also läuft ja schon für die Ü60 oder Ü70. Und jetzt, wo dann alle dürfen auf einmal, wird es dann natürlich auch noch viel voller. Und das ist für die natürlich auch stressig. Ne? So, die Arztpraxen sollen dann jetzt auch noch selber die Patienten anschreiben, Ü70. Da kannst du im Prinzip 2 Leute einstellen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Mhm. Aber naja. War das bei euch so geregelt oder wie? Oder ist das deutschlandweit mit dem? Ich habe das irgendwie bei Twitter gelesen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, also aber das war die ganze Zeit irgendwie bei mir im Kopf. Du kannst hingehen, wenn du willst. Ja. Also war jetzt nicht Beschränkung mit 70 oder irgendwas. Und in diesem Moment kommt hier vom WDR bei Twitter Corona-Fall im Kölner Dreigestirn. Der Kölner Prinz ist positiv getestet worden. Prinz, Jungfrau und Bauer müssen in Quarantäne. Der Auftritt morgen am 11.11. ist abgesagt. So. Da, da, da, da, da. Ich will kein Mitleid haben. Ja. Können wir nicht Sarkasmus oder können wir nicht irgendwie... Ja. Was hilft denn bei solchen Gefühlen? Viel mehr ist da auch nicht drin. Schokolade. Ja, hoffentlich ist da kein Salz drin. Nee, Gott sei Dank. Ja, gucken wir auf ein bisschen was Flauschiges. Ja, bitte. Zum Beispiel auf die nach Trier. Trier per se ist jetzt nicht wahnsinnig flauschig, aber dort wurde jetzt eine Eichhörnchenbrücke installiert Und zwar ist es so, dass in der Stadt einfach wahnsinnig viele Eichhörnchen leben und dort auch dem Straßenverkehr zum Opfer fallen. Und deswegen gibt es jetzt in der Oswald von Nell-Bräuning-Allee nach Trier-Mariahof eine spezielle Eichhörnchenbrücke. Das ist ein Tau, das über die Straße gespannt wurde vom städtischen Bauhof und wo die Viecher dann drüber laufen können. Das ist auch jetzt, müssen sie nicht besonders anstrengen für, das ist 8 cm breit und deswegen können das auch andere Kleintiere wie zum Beispiel Marder gefahrlos benutzen. Und ob das jetzt auch wirklich klappt, soll dann, so schreibt es der SWR, mit einer Wildkamera überprüft werden. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, sogar noch eher, als wenn das irgendwas etwas aus Metall oder Beton oder so wäre. Ja. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass diese Klettermaxe da lieber so ein dickes Tau nehmen und wirklich den Weg darüber finden. Ja, da bin ich absolut sicher von. Also es gibt ja in Schleswig-Holstein, wenn Autobahnen gebaut werden und da bekannte Wildwechselpfade sind, dann werden da auch Wildbrücken angelegt. Das ist wirklich so eine, ja, so eine richtige Autobahnbrücke, aber da ist dann halt so ein bisschen ja Wald drauf, ne? So Wiese und Büsche und alle möglichen Kram, damit eben der Wildwechsel über die Autobahn gelingt. Und die Viecher werden dann mit Zäunen so hingeleitet. Also wenn die in die bestimmte Richtung wollen, dann müssen die halt über diese Brücke drüber. Mhm. Und das wird auch regelmäßig überprüft, scheint super zu funktionieren. Wirklich vom Kleintier, von der Haselmaus bis zum Hirsch läuft da alles drüber. Mhm. Und warum sollte das nicht klappen mit so einem Tau? Gerade wenn das so breit ist, da sind Eichhörnchen doch echte Fans von, ja, würde ich mal sagen. Genau, ja. Vor Jahren hat der Mario Barth mal bei seiner Show da, wie heißt denn das, Mario Barth deckt auf oder wie das heißt, hat der mal einen Fall gebracht von so einer breiten Wildbrücke, Wildwechselbrücke, die irgendwie nicht funktioniert hat. Lass mich lügen, ich weiß nicht mehr, was das Problem war. Ich glaube, auf der einen Seite war der Flughafen, auf der anderen Seite war nochmal eine Autobahn oder irgendwas. Jedenfalls kam da überhaupt kein Wild entlang, ging gar nicht. Und die haben da so eine Wildbrücke für, was weiß ich, wie viel, 100.000 gebaut und oder noch mehr und konnte gar nicht funktionieren. Da hat der mal so ein Beispiel gebracht gehabt. Und diese Brücke haben wir dann irgendwann mal, als wir auf dem Weg zum Urlaub waren, mit dem Wohnwagen hinten dran, plötzlich haben mein Herz allein Liebste und ich losgeschrien, weil wir genau die Brücke wiedererkannt haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo die war, auf welchem Weg das war, wo wir dahin sind. Ja, ja, wobei so dieses Mario Barth deckt auf, da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, weil der manchmal das auch ein bisschen sehr doll zuspitzt. Ja, das muss ja sein, sonst wird der nicht dramatisch. Aber wenn du dann mal nachguckst oder ich mache das öfters, dass ich dann nachforsche oder nachlesen möchte, detaillierter, das sind ja keine Lügengeschichten, also stimmt dann meistens auch. Aber er zieht es natürlich noch zusätzlich auf, ganz klar. Und man muss ihn natürlich auch mögen, gell? Also ist ja nicht gut, jeder Sache. Nee, wirklich nicht. Aber also ich sag mal, das ist, ich weiß nicht, das ist auch schon Jahre her, da hat sich dann Zapp irgendwie mal, glaube ich, war das mit einer Folge beschäftigt, wo sie gesagt haben, naja, also ganz so ist es nicht. Okay. Aber ja, weil das ja auch so einen sehr satirischen Ansatz mit hat und dann gibt's halt so ein paar Sachen, so das ist auch ein Problem, das ich häufig mit Extra 3 habe vom NDR, die halt auch sich dann über manche Sachen lustig machen, weil sie das irgendwie absurd finden. Aber wenn man dann dahinter guckt, dann ist halt vielleicht doch irgendwo so ein Aspekt, wo es halt dann auch irgendwie nachvollziehbar ist, warum irgendetwas so gemacht wird. Aber im konkreten Fall kann ich da nichts zu sagen, weil ich die Sendung nicht gucke. Mhm, okay. Und dann haben wir vom Traveling Jack was zugespielt bekommen. Und zwar ist ein Motorradfahrer auch wieder was Tierisches. Ist ein Motorradfahrer mit einem Schaf kollidiert. Und zwar in Lindlar im Oberbergischen Kreis. Ist ein 60-jähriger Motorradfahrer mit einem Schaf zusammengestoßen. Dass da plötzlich eine Heidschnucke, muss das gewesen sein, über die Fahrbahn gesprungen ist. Und der vor ihm fahrende Motorradfahrer, der konnte noch ausweichen. Und der dahinter fahrende Motorradfahrer eben nicht mehr. Und er stürzte dann und zog sich dann leichte Verletzungen, Gott sei Dank, nur zu und musste dann ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Und am Motorrad entstand dann ein Schaden von 2.500 Euro. Und da frage ich mich doch, Heidschnucken sind doch eigentlich keine Wildtiere, oder? Nee, das ist eine Schafsrasse. Das wird einfach so gewesen sein, dass da jemand ein bisschen nachlässig mit der Einzäunung war. Und dann sind die durch irgendwas aufgescheucht worden oder keine Ahnung, waren neugierig und Keine, also irgendwie sowas wird sein. Wird der Sache dann nachgegangen oder ist das einfach nur ein Versicherungsfall? Oder? Nee, natürlich. Also das ist ja, also der gängige Fall ist eigentlich, dass es irgendwie an Bahnstrecken passiert, ne? Dass dann irgendwie eine Bahnstrecke gesperrt wird, weil da Tiere auf der Fahrbahn sind oder auf den Gleisen. Und dann fährt die Bundespolizei raus und kontaktiert den Halter und der hilft dann, die Viecher zurückzutreiben auf die Weide und dann wird geguckt, so, aha, hier ist ja ein Loch im Zaun, das müssen jetzt aber bitte dann ganz schnell reparieren und kriegt er auch eine Strafe, wenn das erkennbar ist, dass es beispielsweise fahrlässig passiert ist oder so und er den Bahnverkehr da behindert hat und das wird da genauso sein. Die Polizei kommt, nimmt den Unfall auf und die werden sich dann auch genau angucken, was sind das für Tiere, wo kommen die her? Die haben ja Ohrmarken und damit ist das leicht rauszufinden, wem die gehören und der Halter wird da mit Sicherheit dann irgendwie zumindest mit einer Verwarnung belegt, dass er halt darauf achten soll, die Tiere ordnungsgemäß einzuzäunen. Mhm. Ja, und wer kommt dann jetzt für den Schaden auf bei dem Motorradfahrer, die 2.500? Keine Ahnung, das hängt davon ab, ob das etwas ist, keine Ahnung. Ne? Kann ja sein, da gab es einen Zaun und da ist irgendwie ein Baum draufgefallen, deswegen ist der kaputt. Das ist nicht zumutbar, dass der Halter der Tiere das sofort hätte merken müssen. Weil der vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal, der macht morgens immer seine Runde, ist gegen 10 auf der Weide, da war alles in Ordnung und mittags fällt der Baum um oder was auch immer, macht den Zaun kaputt und am Nachmittag springen die Viecher auf die Straße. Sowas, das kann ja passieren. Mhm. Und dass halt jemand nicht die ganze Zeit bei seinen Schafen ist zumindest hier im Norden so. In Schleswig-Holstein gibt's halt diese Wanderschäfer nicht, sondern du hast halt irgendwie einen Schafhalter, hat vielleicht 1.000 Tiere und die sind in mehreren kleinen Herden auf unterschiedlichen Weiden und der überprüft dann halt einmal am Tag, ob bei denen alles klar ist. So, und wenn da so ein Zaun dann kaputt geht, aus welchen Gründen auch immer, kann ja auch Sabotage sein, dass da irgendjemand dachte, ich schneide hier mal ein Stück Stacheldraht raus, brauche ich gerade zu Hause, muss man halt einfach gucken. So, aber das kann man aus der Pressemitteilung auch nicht ablesen, ne? Steht ja auch nicht drin, was die Polizei dann da für Maßnahmen ergriffen hat. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass der da in die Mithaftung vielleicht genommen werden könnte. Hattest du schon mal einen Wildunfall? Beinahe. Also ich bin mal, das ist aber auch schon über 20 Jahre her, auf dem Weg zu meinen Eltern, da habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Das war nachts und irgendwie eine einsame Landstraße und kam um eine Kurve und da rannte also eine Rotte von Wildschweinen über die Straße. Waren mindestens 10 Tiere und ich auf einmal mittendrin. Und es war also wirklich überraschend, dass ich keins von denen getroffen habe. Ich bin natürlich sofort gebremst und die sind dann irgendwie ums Auto rumgelaufen. Das müssen mehr als 10 gewesen sein eigentlich. Also das ist glimpflich ausgegangen. Da waren auch keine Feldspuren oder sowas am Auto erkennbar. Es hat auch nicht irgendwie gerumst oder sowas. Insofern Glück gehabt. Und ansonsten Rehe und Ähnliches habe ich immer rechtzeitig vorher am Straßenrand zum Glück gesehen und konnte immer rechtzeitig bremsen. Mhm. Das heißt, also, es ist ja Bremsen, Abblenden und Hupen, glaube ich, ist die richtige Reaktion. Genau. Darauf. Und ja. Manchmal habe ich auch irgendwie so ein komisches Gefühl zu bestimmten Zeiten, wenn die halt so irgendwie in der Paarungssaison sind oder sowas und so zur Dämmerungszeit, dass ich dann einfach mal auch auf den gängigen Strecken einfach mal vorsichtshalber hupe, wenn um mich rum keine anderen Autos sind, weil ich mir dann denke, so, okay, jetzt verscheuche ich es ja. Keine Ahnung. Okay. Ja. Na, ich habe kleinere Tiere schon ausgewählt für solche Aktionen. Ich bin mal, das ist allerdings schon viele Jahre her, bin ich auf einer Strecke gefahren, da ist plötzlich vor mir, ich dachte, das wäre ein Lumpen, dass da irgendwie ein LKW so einen verölten Lumpen verloren hat, lag mitten auf der Straße und ich fahre halt so, dass dieser Lumpen zwischen meine Reifen kommt. Ich wollte da jetzt nicht mitten drüber fahren. Und in dem Moment, wo ich kurz davor bin, fängt dieser Lumpen an, im Kreis zu rennen. Um oh nein. Sich loszulaufen und hinten, meine Hinterreifen macht nur noch Bum-Bum und dann war es ein Eichhörnchen. Mist. Ja, das war ein kleines Eichhörnchen, ein Nussmäuschen. Ja, und dann waren wir mal mit dem Motorrad unterwegs, ich weiß nicht mehr welchen, Hochtannberg oder keine Ahnung welchen Pass wir da waren. Und ich als Sozius hinten drauf, normalerweise bin ich ja mal selber gefahren, aber da war ich komischerweise als Sozius hinten drauf. Und guck so an meinem Fahrrad vorbei und plötzlich huscht irgendwas über den Weg. Er macht einen Schlenker, weicht aus und wir gucken beide in den Rückspiegel und da war das ein Murmeltier. Und der Motorradfahrer hinter uns macht auch einen Schlenker und legt sich plötzlich voll auf die Schnauze, weil er den Murmeltier erwischt hat. Ja. Ah, und die Murmeltiere, die sind ja schon recht proper. Und da war natürlich einiges am schon vom Hinlegen und des Moderades war natürlich das ganze Chassis da kaputt. Ja. Aber auch Reifen und Zeug hinten, also das war einiges hinüber. Was natürlich auch richtig Schaden anrichtet, sind diese Dachse. Ja. Die sind Ja. ja auch so gehaltvoll. Also wenn du da mal einen erwischt, dann Gehaltvoll ist auch schön. wenn du da mal einen erwischt, kannst du ja den ganzen Unterboden erneuern. Also das ist ja der Ja. Wahnsinn. Diese Viecher, die sind in so einer bescheuerten Höhe. Ein Fuchs hast du vielleicht noch vorne im Gitter hängen. Ja. Reh, na gut, macht auch viel kaputt. Aber so ein Dachs, der reißt ja hier unten alles auf. Das ist ja ganz eklig. Ja, Naja. ich weiß gar nicht, ob es so viele Dachse bei uns gibt. Ich wüsste gar nicht, ob ich bewusst schon mal einen Dachs in freier Wildbahn gesehen habe. Mein Nee, keine Ahnung. Schwiegervater hatte mal einen im Garten, ist er aus dem Haustür rausgekommen und da steht ein Dachs vor ihm. Und da will er ihn halt vertreiben und macht halt so und so. Und der Dachs will wegrennen und da war eine Hecke und der kam durch die Hecke nicht durch. Und dann war halt der Fluchteffekt war halt nicht gegeben und dann wusste der Dachs nur noch sich zu helfen, indem er sich umdreht und dann meinen Schwiegervater angreift. Oh. Und der hat sich dann aufgerichtet, dieser riesige Dachs, und dann ist mein Schwiegervater plötzlich losgesprungen. Und kam der denn durch die Hecke, oder? Nee, der ist in ein Haus rein. Naja, immerhin. Tür Gott, oh Gott, oh aufgerissen, Gott, oh wieder Gott. rein. Eieieiei. Also wir haben auch Dachse hier im Dorf, ja. Ja, krass. Gut, sonst haben wir eigentlich dieses Mal gar keine Themen mehr weiter, gell? Nö, irgendwie ging das relativ zügig heute. Aber Ja. wir sind ja auch schon relativ weit fortgeschritten. Das Corona-Thema hat uns ja gut beschäftigt heute. Ja. Dann sind wir jetzt direkt schon bei den Automaten, wa? Genau so ist es. Und zwar habe ich da was gefunden auf BR24. Ich hatte doch mal von diesen Bienenfutterautomaten erzählt, wo alte Ja. Kaugummiautomaten umgerüstet wurden zu so Bienenfutterautomaten. Ja. Jetzt sind natürlich im Winter keine Bienenfutter nötig, weil ja nichts momentan wächst, weil ja Winter vor der Tür steht. Und da hat sich einer aus Selb gedacht, er könnte ja diese kleinen Kapseln jetzt anstelle mit Bienenfutter mit Eichhörnchenfutter füllen. Und hat das jetzt eben umgesetzt von so einem Automaten. Und ja, gut, ist eine nette Idee, finde ich. Finde ich eine lustige Sache. Wie weit das angenommen wird, ist natürlich eine Frage. Sind denn überall Eichhörnchen? Also wir haben hier zum Beispiel sehr wenig davon. Ja, da gibt es hier auf jeden Fall mehr als Dachse. Okay. Aber die halten ja auch Winterruhe oder so, obwohl ja, die verstecken ja ihre Nüsschen für den Winter, damit sie dann was zu futtern finden. Ja, okay, also die machen keinen Winterschlaf. Ja, keine Ahnung, also. Was mache ich jetzt damit? Ich gehe da hin, ziehe mir für 20 oder 50 Cent so Eichhörnchenfutter und wo tue ich das dann hin? Streue ich das auf den Dann Boden gehst du oder einfach auf die Wiese, ja verbuddel klar. ich es Ach, auch? Quatsch, nein, nee, das doch. Nein, aber, also. Ich habe den Eindruck, dass die Eichhörnchen, die ich hier immer sehe, dass die immer so ungefähr die gleichen Ecken ablaufen. Und da würde ich das dann irgendwo hinlegen, damit die es finden. Und letztlich, was ist denn Eichhörnchenfutter? Sind da irgendwie Nüsschen und sonst irgendwas? Da freuen sich ja auch manche Vögel drüber. Das stimmt, ja. Was essen So. die denn alles? Ja, Nüsse, Ja, Erdnüsse. alles Mögliche essen die. Die essen ja auch kleine Vögel und so ein Kram. Ja. Getrocknetes Obst, das wird jetzt nicht da drin sein in den Kapseln. Wir haben hier in Fischen haben wir einen Eichhörnchenwald. Da kannst du dann im Winter auch hingehen und da springen die auch so rum. Also die scheinen da gar nicht so tief in eine Winterruhe zu fallen, sondern die finden da immer was, weil die Leute natürlich auch hinkommen mit ihrem Futter. Und da kann sie dann auch auf der Hand was drauf tun und die kommen an und holen sich das Zeug. Ja. Das sind ja beliebte Ausflugsziele bei uns hier. Tja. Naja, aber eine nette Idee. Ist schon schön. Genau, richtig. Dann haben wir eine E-Mail bekommen und zwar von Elke, aka Punika. Die war nämlich kürzlich im mittelfränkischen Ipsheim unterwegs und hat dort einen Weinautomaten entdeckt. Und deswegen hat sie angehalten, um ein paar Fotos zu machen. Vier Stück hat sie uns geschickt und da gibt es dann nicht nur Wein, sondern im untersten Fach auch Meerrettich, Honig, Wurstdosen und Weingläser. Und sie hat sogar die Koordinaten mitgeschickt, damit das dann super duper konkret auf der Automatenkarte verlinkt werden kann. Müssen wir noch Geocacherin. irgendwie gucken, dass wir Silke das zukommen lassen. Sehr schön. Geocacherin und ein richtiges Koordinatenformat für Geocacher auch noch. Naja, das ist ja, das erwarte ich ja dann auch, ja, dass Geocacher damit klarkommen. Genau, und so, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist halt einfach ja letztlich so ein Automat wie diese Regiomaten auch, das kennen wir ja schon, wo dann eben Weinflaschen drin sind und im untersten Fach halt die Dosen. Und da ist dann, ja, was man halt so hat, ne, so zwischen 2,50 Euro und 7 Euro sehe ich hier die Flasche. Das ist also, finde ich, durchaus vertretbar. Ja, sehr schön. Allerdings. Ja, und auf Twitter ist uns von verschiedenen Seiten ein Kartoffelautomat in Bohndorf in Baden-Württemberg zugeschoben worden. Und Kartoffelautomaten hatten wir ja schon öfters, dass da die rohen Kartoffeln frisch aus der Erde in Plastiktüten verpackt angeboten werden. Aber hier in diesem Automaten gibt es Kartoffelsalat und Ofenkartoffeln und Kartoffelrösti und Kartoffelgratin und Kartoffelpüree. Und Karotten und Krautsalat und Knoblauchdip, also für die Party, alles da. Wunderbar. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, jetzt ist bald Advent. Hast du irgendwas vor, wenn du dich zu Hause einigelst? Wirst du dein Plätzchen backen? Ja, ach, das ist ja eher so die Frage, also mich bewegt das ja nicht ganz so stark wie meine Frau, die jetzt schon seit einer guten Woche überlegt, wie ihre Weihnachtsgottesdienste dann aussehen werden. Mhm. Weil normalerweise ist halt hier Weihnachten irgendwie mit Krippenspiel und allem Schnick und Schnack und da sind halt dann durchaus auch mal 300 Leute in der kleinen Kirche. Also das ist dann richtig pickepacke voll. Sollte eigentlich dieses Jahr auch so sein. Unter 3G-Bestimmungen geht das auch klar. Also rechtlich wäre das möglich nach der Landesverordnung. Die Frage ist jetzt dann halt die persönliche Verantwortung oder die Verantwortung, die Kirchengemeinde übernehmen will. Da sucht sie jetzt so ein bisschen nach Alternativen. So die Adventsgottesdienste, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Aber Weihnachten, da will sie jetzt irgendwie gucken, dass sie irgendwie eine andere Form findet. Das wird wohl irgendwie dann draußen stattfinden. In irgendeiner Form, wo es so ein bisschen geschützt ist. Da geht hier was auf dem Gelände der kirchlichen Kita. Und dann irgendwie noch so eine kleine Aktion, dass man halt irgendwie, das hat sie letztes Jahr gemacht, so offene Kirche, dass man da halt so ein bisschen durchgehen kann, ein bisschen Einkehr hat, ein bisschen Orgelmusik vom Band. Die Weihnachtsgeschichte hatten wir da auf CD. Und so konnten die Leute dann halt so ein bisschen zu sich finden, zur Ruhe kommen. Und da gab es tatsächlich letztes Jahr sehr gutes Feedback, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich schöner als sonst, wenn wir hier beim Krippenspiel uns drängeln und irgendwie gibt es immer zu wenig Plätze für die ganzen Leute und man kann irgendwie nicht so richtig was sehen. Sie hat das halt letztes Jahr so gemacht, dass man halt haushaltsweise durch die Kirche konnte und hatte dann so 10 Minuten, Viertelstunde für sich. Das auch über den Tag verteilt. Die Leute kamen auch passend, dass sich hier keine Schlangen gebildet haben. Das kam sehr gut an und das wird wahrscheinlich dann dieses Jahr so ähnlich dann auch nochmal stattfinden. Aber das muss jetzt alles noch erstmal entschieden werden. Mhm. Ja, und ansonsten, einfach aufgrund der Gesamtsituation, wir haben uns letztes Jahr schon nicht viel mit Leuten getroffen. Also das, was wir sonst gemacht haben, dass wir halt hier dann irgendwie Adventskaffee veranstaltet haben mit Freunden aus der Nähe und Kaffee und Kuchen gegessen haben, das haben wir letztes Jahr schon nicht gemacht. Das werden wir auch dieses Jahr nicht machen. Die große Weihnachtsfeier mit der Familie, das wird mutmaßlich stattfinden, aber mal gucken, in welchem Rahmen. Mhm, mh. Das müssen wir dann mal sehen. Mhm. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie ihre Gottesdienste dann liegen, was sie dann tatsächlich zu tun hat, ob wir Heiligabend überhaupt Leute hier haben oder ob wir dann gleich sagen, wir machen das am ersten Feiertag. Mhm, mh. Mal sehen. Ja, ich habe die Lage jetzt so ein bisschen verfolgt, ob die Weihnachtsmärkte stattfinden. Also mein Lieblingsweihnachtsmarkt in Lindau, der ist heute definitiv abgesagt worden, was ich auch vernünftig finde. Wir haben Geocaching-Events, die wir letztes Jahr nicht hatten, die waren verboten. Die finden dieses Jahr bis jetzt statt. Und da haben wir uns bis jetzt nur dort angemeldet, wo im Freien stattfindet. Dann gibt es auch noch welche, wo man dann hinterher einkehren würde. Da haben wir selber noch nicht entschieden, was wir machen, weil wir ja nicht kontrollieren können, ob das 2G ist. Mhm. Wenn jetzt irgendwie rauskommen sollte, dass der Veranstalter sagt, er macht 2G, dann würden wir es uns wahrscheinlich überlegen, dass wir hingehen. Müssen wir mal schauen. Also ich bin gespannt, was sich da jetzt noch tut. Tja. Ja, und Adventskalender haben wir auch schon 2. Das heißt, mein Herz allerliebster hat 2. Der ist ja ein Fan von Adventskalendern. Der hat jedes Jahr 3, 4 Stück davon. Ach Gott. Und von mir hat er geschenkt gekriegt, einen mit Frühstücks Cerealien, gar nicht mal nur, also so verschiedene Sachen. Es ist Honig drin, Marmelade drin. Was ist noch? Tee hat er, glaube ich, nicht. Das wäre der andere gewesen. Ja, so Honig und Marmelade. Sorten hat er da. Und da kann er dann jeden Morgen zum Frühstück kann er da irgendwas anderes rausnehmen. Ja, und das Obligatorische mit Schokolade natürlich auch. Und ja. Wir haben für uns, glaube ich, schon länger keine Adventskalender mehr, weil wir auch versuchen, weniger zu naschen, um irgendwie den Covid-Speck wieder loszuwerden. Das ist ja die ganzen alles Doppelkekse da vom Balsen, oder? Ja, gut, das ist, hat sich insofern erledigt, als der Keks-Mitbewohner jetzt inzwischen eine Filiale eines Supermarktes leitet und das auch nicht hier in der Nähe. Also der ist schon wieder ausgezogen und da ist also unsere Quelle zum Glück versiegt, man muss wirklich zum Glück sagen. Also das war toll, dass er da war und wir haben das immer genossen mit ihm. Aber diese Kekse, die er immer mitgebracht hat, die sind uns echt zum Verhängnis geworden. Mhm. Ja, man könnte ja auch einen kalorienarmen Adventskalender machen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, dass man irgendwelche... Mit Karottenstückchen oder... Na, dass man irgendwas reinschreibt oder irgendwelche Geschichtchen oder irgendwas anderes, kleine andere Überraschungen, die man da halt so reintun kann. Oh, da fehlt mir gerade der Nerv, ehrlich gesagt. Das ist ja genau das, richtig. Du, ja. Ich bin so durch. Also ich glaube, aber eigentlich wäre es gerade so eine Reaktion, die man machen müsste, so eine Aktion, weil das dann einen aufmuntert und ablenkt und ja, weiß auch nicht. Ja. Man hat ja auch die Zeit dazu. Man müsste es eigentlich machen. Theoretisch hat man die Zeit dazu, ganz genau. Aber es sind halt ja auch noch so andere Sachen, die halt ja auch ständig immer liegen bleiben und die eigentlich auch erledigt werden müssten, weil man eigentlich die Zeit dazu hat. Und im Zweifelsfall hilft es halt auch einfach gegen den allgemeinen Irrsinn, der um sich greift und wo man fassungslos davor sitzt und auch irgendwie in allen Nachrichten und bei Twitter und sonst wo sich das immer nur mehr kumuliert, hilft es halt auch einfach im Zweifelsfall mal an die Wand zu gucken und sonst nirgendwo hin und nichts zu machen, finde ich. Schon? Ja, nee. Ich möchte irgendwas für die Seele tun, also ich muss schon irgendwas machen. Und auch dieses Weihnachten, das, ich weiß auch nicht, ich erhoffe mir, dass das irgendwie, klar wird es nicht so sein, aber ich erhoffe mir irgendwie, ich möchte was Positives sehen. Ich möchte irgendwas greifen können jetzt und ich möchte mich auf was freuen können und wenn es Weihnachten ist, ich weiß es auch nicht. Hoffnung haben. Ich will endlich wieder Hoffnung haben. Weiß nicht, ob das klappt. Ja, ach, also reicht ja schon, die Hoffnung nicht zu verlieren, so auf dem Weg dahin, so das ist ja schon mal was. Da findest du. Na klar, für den Moment. Ja. Gut, wir haben mit schlechter Laune angefangen, wir enden aber jetzt nicht mit schlechter, sondern wir haben noch Kommentare bekommen. Oh, tatsächlich? Mhm. Und zwar, Andreas hat dir wohl per Telegram etwas geschrieben. Ach, richtig, genau. Stimmt, wo du sagst. Er hat sich bei Telegram gemeldet. Zum Glück habe ich das rechtzeitig, das war gleich der Impuls, dass ich gesagt habe, sofort kopieren und in den Sendeplan schreiben, sonst vergesse ich es und das wäre auch fast passiert. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Er hat nämlich geschrieben, es gibt auch FFP2-Masken mit und FFP3-Masken ohne Ausatemventil. Das wusste ich vorher nicht. Vielen Dank dafür, da habe ich wieder was gelernt. Wir haben einen Sendeplan. Wow. Naja. Dieses geteilte Dokument, in dem wir unsere Themen reinschreiben. Wie soll man das denn sonst nennen? Ah ja, das ist schon sehr hochgestochen. In unserem Sendeplan steht auch vom Westkirchen-Andi eine Notiz. Er hat mich nämlich über Twitter noch angeschrieben gehabt. Da war ich aber gerade unterwegs und hatte kein gescheites Internet. Deswegen konnte ich ihm nicht so antworten, wie ich das gerne getan hätte. Er hat mich nochmal angeschrieben wegen den Lexikas. Lexika? Lexika. Genau, das S weg. Wir hatten ja das in der letzten Episode das Thema, dass in den alten Lexika noch vielleicht Dinge stehen, die es inzwischen gar nicht mehr gibt oder die sich so dermaßen verändert haben, dass sie gar nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Und da hatte er mich angeschrieben, dass er da so ein Lexika da stehen hat bei sich im Regal und was er uns dann raussuchen soll. Ich konnte ihm dann in dem Moment leider nicht so schnell helfen, weil wie gesagt, ich war unterwegs und hinterher hatte ich dann auch alles ganz viel um die Ohren. Bin da nicht näher drauf eingegangen, aber ganz ehrlich, ich habe mir dann jetzt Gedanken drüber gemacht und überlegt, ich müsste da auch selber durchblättern durch so ein Lexikon und einfach mal durch wie so ein Daumenkino durchblättern und schauen, was mir da ins Auge sticht, was denn überhaupt noch aktuell sein könnte oder nicht. Aber ich habe, wie gesagt, kein Lexika. Kein Lexika. Keine Lexika. Ein Lexikon. Okay. Genau, habe ich nicht. Ich kenne nur Google. Gott, das ist ja eigentlich auch tragisch, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Aber wie du letztes Mal auch gesagt hast, es ist ja viel, viel überholt in den anderen. Ja, und es ist auch so aus der Zeit gefallen, das Wissen auf Papier zu konservieren irgendwie, ne? So, dass, also da ist halt sowas wie Wikipedia mit all ihren Schwächen ist da halt einfach mal viel, viel besser. Zumindest vom Grundgedanken her, dass sich Informationen halt dynamisch aktualisieren, in Anführungszeichen, oder dass man eben nicht ein neues Buch kaufen muss, nur weil irgendwie ein Detail sich verändert hat oder ein Aspekt irgendwo dazugekommen ist. Das ist schon schlau. Jetzt muss man dann halt nur die Probleme lösen, die Wikipedia halt hat. Das hört man ja immer wieder, dass Frauen der enzyklopädische Anspruch abgesprochen wird. Zum Beispiel, dass wenn man also eine Seite für eine Frau anlegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder gelöscht wird, höher ist, als wenn das ein Mann ist, beispielsweise also ein Wissenschaftler oder sowas. Mhm. Also Menschen mit gleicher Qualifikation werden anhand ihres Geschlechts irgendwie anders bewertet, offenbar. Mhm. Habe ich nicht aus eigener Anschauung, sondern lese ich immer mal wieder bei Twitter. Und das gilt es eigentlich zu lösen, dass das irgendwie ein bisschen schlauer wird alles. Das heißt, wenn ich mich jetzt heute anmelde, dann sollte ich mir einen männlichen klingenden Namen geben. Nee. So, wenn irgendjemand einen Artikel anlegt, Dottie Gross ist eine deutsche Podcasterin und überzeugte Karamellsalz-Schokoladenhasserin und lebt im Allgäu. So, dann noch ein paar biografische Infos und über deine Podcasts und was auch immer du sonst noch gemacht hast, dann wird diese Seite mit einiger Wahrscheinlichkeit gelöscht werden, weil jemand sagt, das ist irgendwie nicht relevant. Ja. Also wenn jetzt jemand anders eine Seite anlegen würde, die heißt Jörn Schaar, ist Journalist und Podcaster aus Husum in Schleswig-Holstein und erzählt allen, wie toll Döner ist und hat diese Podcasts und diesen Lebenslauf, bla bla bla, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Seite bestehen bleibt, etwas höher. Ich bin immer noch nicht relevant genug, dass ich eine Wikipedia-Seite verdient hätte, aber die Löschung deiner Seite würde wahrscheinlich schneller gehen als die meiner. Kann das mal jemand ausprobieren von unseren Hörern? Können wir das bitte mal testen? Ja, ich bin gespannt, wer da stehen bleibt von uns. Genau. Wer relevanter ist. Genau, richtig. Sehr schön. Das werden wir sehen, wenn es gut läuft im nächsten Monat, denn dann sprechen wir wieder und treffen uns in der Mitte des Monats am 15. um 12 Uhr. Servus. Bis dahin, tschüss.